2. Hallo Andrea, hier ist Jasmin. Wir wollen uns doch am Samstag treffen, oder? Ich hoffe, du hast das nicht vergessen. Komm doch einfach zu mir. Im Fernsehen gibt es um 8 einen tollen Film. Nächste Woche können wir dann ja ins Kino gehen oder in das neue Café, das hier an der Ecke aufgemacht hat. Hallo Andrea, hier ist Jasmin. Wir wollen uns doch am Samstag treffen, oder? Ich hoffe, du hast das nicht vergessen. Komm doch einfach zu mir. Im Fernsehen gibt es um 8 einen tollen Film. Nächste Woche können wir dann ja ins Kino gehen oder in das neue Café, das hier an der Ecke aufgemacht hat.